Die einstige Schaltzentrale des internationalen Drogenhandels liegt 3 Stunden von der kolumbianischen Stadt Medellin entfernt im schwülen Tiefland. Pablo Escobars Hacienda Nápoles. Von hier aus flog der Drogenzar in den 70er Jahren die erste Kokainladung in die USA. Das Propellerflugzeug thront noch immer über dem Torbogen. Nur ist es inzwischen schwarz-weiß gestrichen, im Zebra-Look. Escobars ehemaliges Anwesen ist heute ein Erlebnispark. Wasserspiele, Zoo- und Safari-Tour. Ranger Oberdan Martinez führt übers Gelände. Über Jahre hinweg hat diese Region unter dem Terror des Drogenkrieges gelitten. Mit dem Parkprojekt wollen wir ihr etwas zurückgeben. Das hier soll keine Hommage an das Verbrechen sein. Und doch kommen die Besucher vor allem wegen ihm. Pablo Escobar, der sich hier einen Privatzoo hielt mit aus Afrika importierten Nilpferden und rauschende Feste feierte. Sich selbst inszenierte er gern als Robin Hood der Armen. Gustavo Omedo aus Medellin, ein schwitzender Herr in Sombrero, erinnert sich. Ich war als Kind schon mal hier. Pablo lud alle in seinen Zoo ein. Er verteilte Geschenke, half den Armen. Das Problem war, dass er immer mehr Macht wollte. Und da ging die Gewalt los. Der Terror des Chefs des Medellin-Kartells kostete Zehntausende Leben. Die Residenz des Capos steht heute in Ruinen. Fotos und Zeitungsausschnitte an den Mauerresten erinnern an jene Jahre der Gewalt. Eine Zeit, deren widersprüchlicher Protagonist so abschreckend und faszinierend zugleich scheint, dass er in zig Filmen, TV-Serien und Büchern wiederkehrt. Escobar, der Patron des Bösen, 113 Folgen, 1 Millionen Publikum. Der Kinofilm Escobar, verlorenes Paradies mit Benicio del Toro. Und nun die neue Netflix-Produktion Narcos, Drogenhändler. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mehr als 20 Jahre nachdem Escobar von einer Spezialeinheit in Medellin erschossen wurde, ist das Interesse am King of Cocaine hoch, sagt auch Juan Uribe, der Touristen auf den Spuren des Drogenbosses durch dessen Heimatstadt Medellin führt. Wir machen das mit den Touristengruppen praktisch jeden Tag. Die Tour dauert etwa 3 Stunden. Wir besuchen den Friedhof, erzählen dort einiges über Escobars Leben und dann geht's zu seinem Haus, das jetzt als Museum dient. Und dort, in dem Haus, treffen die Touristen Pablos Bruder Roberto. Sie können ihm Fragen stellen und auch Fotos machen. Zwischen 50 und 100 US-Dollar kosten die Touren, die nicht alle in Medellin glücklich machen. Ich finde es geschmacklos, das Image von jemandem kommerziell auszuschlachten, der für so viel Gewalt verantwortlich ist, sagt die Politikstudentin Monika Betancourt. Umso mehr, als Kolumbien nach wie vor unter dem Drogenhandel leidet. Das Erbe Escobars wiegt bis heute schwer.